Mutter und von der Seite den Fisch gibt er ihr selbst. Dieser häutet sich vor leerem Boden, die alte Haut fällt auf den Boden. Er liebt die Schwestern und von hinten der Fisch bis hin zum Mund. Blutige noch vom Saugen an den roten großen Augen. Den Horn.